Ich wollte mich erstmal bedanken beim Thomas vom Buchladen hier, vom Antiquariat. Das ist auf jeden Fall ein sehr cooler Space, der uns hoffentlich noch lang, solange es geht, erhalten bleibt. Sind hier auch regelmäßig Veranstaltungen, also könnt ihr mal bei Facebook liken oder so und auf das mal herkommen. Auch sehr schön ausgestattet. Also vielen Dank dafür. Und wir dürfen auch immer unsere Platypus-Review hier auslegen. Insofern könnt ihr euch hinten auf dem Hocker das greifen, aber mehr dazu sagt jetzt Jan. Ja, ich bin Jan, ich bin Mitglied bei der Platypus Affiliated Society und ich heiße euch herzlich willkommen zu dem Teach-In, Kapital in der Geschichte, ist Marxismus heute noch relevant? Und auch ich bedanke mich natürlich dafür, dass wir es hier in dem Buchladen ausrichten können. Platypus ist ganz grundsätzlich ein Projekt der Selbstkritik und Selbstbildung mit dem Ziel einer praktischen Re- und Neuorganisation der marxistischen Linken. Und weil diese marxistische Linke heute als ein historisches Zerfallsprodukt erscheint, beschäftigen wir uns mit der Geschichte der Arbeiterbewegung und der Geschichte der Linken, um diesen Zerfall zu verstehen. Und zugleich aber auch, um in dieser kritischen Reflexion über die Geschichte der Linken klarzumachen, was dieses Projekt der Linken eigentlich hat und welchen Stellenwert ihm in der Geschichte zukommt. Und genau dem werden wir uns heute auch im Zusammenhang dieses Teach-Ins widmen, indem wir dieses Projekt und die Bedeutung der Linken in die Menschheitsgeschichte, grob in die 10.000 Jahre Menschheitsgeschichte, einordnen. Und das sind zwei Sachen, denen wir uns dann im Prinzip widmen. Das erste ist, dass wir für euch versuchen, einen kleinen Abriss über den Verlauf der Menschheitsgeschichte im Hinblick auf die Bedeutung der Freiheit für den Menschen darin umreißen wollen. Was natürlich an sich eine retrospektive Perspektive ist auf die früheren, vor allem vormodernen Epochen, die sich erst uns seit dem bürgerlichen Zeitalter in der Form erschließt. Dass wir erst seit dem bürgerlichen Zeitalter rückblickend erkennen können, welches Potenzial in den geschichtlichen Epochen vorhanden war und vor allem auch, welche Freiheit spezifisch war. Und als zweites wollen wir dann der Frage nachgehen, ob das Projekt der Linken als Projekt der Realisierung von Freiheit heute noch Relevanz hat, nämlich ob Marxismus noch Relevanz hat. Und ich denke, wir können das in einer ganz unverfänglichen und lockeren Atmosphäre machen, jederzeit. Herr Krieger hat es ja auch schon gesagt, wenn es Nachfragen gibt. Und weiter können wir auch da schon in die Diskussion einsteigen. Gut. Ja, dann leite ich erstmal gleich ein mit der Erklärung, was meinen wir mit 10.000 Jahre Menschheitsgeschichte, oder eigentlich 12.000 Jahre. Also es geht natürlich um die Geschichte der Zivilisation. Ne? Wir sind keine Flat Earthers hier. Das ist klar, es sind 4 Milliarden Jahre oder so, wie dieses Planeten gibt zumindest. Wie Jan gerade erklärt hat, setzen wir eben bei dem Moment an, wo sich die Menschheit, vor allem in der Zivilisation, in der Gesellschaft die Frage aufwirft, was Freiheit bedeuten könnte. Und wir arbeiten viel mit den Texten von, also wir bieten unter anderem auch einen Lesekreis in Frankfurt an und einer der wichtigsten Eckpunkte für uns als ein theoretischer Leitfaden, was so ein frühbürgerliches, ein bürgerlich radikales Verständnis von Freiheit ist, ist für uns Jean-Jacques Rousseau, der französische Philosoph, der maßgeblichen Einfluss hatte auf die nachfolgende Generation der Revolutionäre in Frankreich. Und Rousseau hat dieses maßgebliche Gedankenexperiment und Jan wird auch gleich noch später noch ein bisschen genauer die Bedeutung von Rousseau und Kant hervorheben und auch für Hegel. Worum es geht bei Rousseau, ich meine, vielleicht kennt ihr das, der Gesellschaftsvertrag, dieser Text oder die Ursprünge der Ungleichheit sind ja zwei wichtige Untersuchungen von ihm. Und wie gesagt, die spielen bei uns eine sehr große Rolle, weil er hier maßgeblich als erster Denker ein Problem aufwirft, dem sich die Menschheitsgeschichte bis hierhin noch nicht zu stellen hatte, nämlich wie Freiheit in einer modernen bürgerlichen Gesellschaft zu realisieren wäre. Und deswegen haben wir diese Herangehensweise an diese 12.000 Jahre, an diese Zeitleiste, die Handout habt ihr alle, oder? Ja. Und also wir werden uns heute einfach an diesen 12.000 Jahren entlanghangeln. Ich denke, das sollte unter einer Stunde gehen, auf jeden Fall. Und wir setzen an im Jahr 10.000 vor unserer Zeit aus einem bestimmten Grund. Wenn man an das, vielleicht habt ihr es alle gelesen, das Kommunistische Manifest beginnt ja mit den berühmten Worten, das erste Kapitel beginnt mit den berühmten Worten, die Geschichte aller Zivilisationen ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Und dem hat Engels in einer späteren Fußnote beigefügt, zumindest die Geschichte der aufgezeichneten Zivilisationsgeschichte. Und was er damit meint, kann man wohl grob festmachen an an der berühmten neolithischen Revolution, die uns überhaupt erst als Spezies zu dem gemacht hat, was wir sind, nämlich ein Gesellschaftstier. Vielleicht kennt ihr die Leute, die unter anderem noch auf paläolithischer Diät sind. Kennt ihr das? Mal davon gehört? Das sind Leute, die so versuchen zu essen, wie es vor der neolithischen Revolution war. Also die neolithische Revolution bedeutet, der Mensch wird sesshaft. Wir betreiben Ackerbau. Wir sind keine Hunter-Gatherers mehr, wie es Jäger und Sammler heißt es auf Deutsch, genau. Sondern wir bekommen festen Boden. Das sind natürlich dann auch die Anfänge des Eigentums in einer rudimentären Form. Und das paläolithische Verständnis ist eben noch, dass man als Jäger und Sammler tatsächlich noch in der Natur ist. Und was die Denker, die uns interessieren, die bürgerlichen radikalen Denker, erarbeitet haben, ist, dass der Mensch ein geschichtliches Wesen auch ist, ein soziales Wesen ist. Dass das Menschsein sich auch darüber bestimmt, was wir zueinander, wie wir zueinander im Verhältnis stehen. Und insofern ist die Geschichte bis zur bürgerlichen Revolution oder den bürgerlichen Revolutionen, die sich über mehrere Jahrhunderte ja irgendwie auch erstreckt haben, sehr interessant. Weil, also da lohnt sich jetzt ein Blick auf das Handout. Wir sind nach der neolithischen Revolution erstmalig in einer sesshaften Kultur. Und das ist für den Menschen allerdings tatsächlich eine Katastrophe. Wir sind evolutionär eingestellt auf eine Diät, die wir wirklich als Jäger und Sammler in der afrikanischen Savanne hatten. Also so hat uns die Evolution eingestellt. Das heißt, wenn Menschen auf einmal in Siedlungen, in Ackersiedlungen und in frühen Formen von Städten und so weiter zusammenfinden, bedeutet das in vielerlei Hinsicht eine Katastrophe eigentlich für die Menschheit. Die Menschen leben viel kürzer auf einmal. Die Lebenserwartung sinkt, weil sich innerhalb dieser Siedlungen unter anderem Krankheiten leichter verbreiten können, die so, als man Jäger und Sammler war, in Stämmen umhergezogen ist, sich nicht so leicht haben verbreiten können. Und auch die Diät, die man durch die agrikulturelle Revolution auf einmal zu sich nimmt, ist nicht ganz so divers, wie es davor war. Also ist die Frage, weswegen macht der Mensch dann eigentlich so etwas? Weswegen stürzt er sich quasi in diese Krise? Es drückt sich ja auch irgendwie als Krise aus, wenn auf einmal die Menschen weniger lange leben und erste Besitzformen auftreten. Und das ist quasi erst einmal eine offene Frage, die wir uns im Hinterkopf behalten sollten. Weswegen will der Mensch lieber in Gesellschaftlichkeit leben, als in einem Naturzustand? Auch den Naturzustand, den kennt ihr vielleicht als Begriff von Rousseau. Rousseau imaginiert sich, wie denn wohl ein Mensch funktionieren würde ohne den Einfluss der Zivilisation. Das ist natürlich ein Gedankenexperiment, weil es seinen Horizont übersteigt, sich das eigentlich vorzustellen. Sehr schnell entwickelt sich aber mit diesen Formen von Eigentum, Ackerbau und so weiter, auch Eigentumsformen und Religion und in einem noch sehr naiven Verständnis natürlich, was zum Beispiel die Bewegung der Himmelskörper bedeutet, dass die irgendwie doch eng zusammenhängt, was Ernteerträge eigentlich angeht. Auf einmal treten Religionen auf, die das erklären können. Es gibt vermittelnde Positionen, eine Priesterkaste tritt auf. Also was menschliche Zivilisation auch bedeutet, ist für Jahrtausende und auf eine gewisse Weise bis heute, was wir dann später erklären werden, ein Kastensystem, ein Klassensystem, beziehungsweise Klasse ist natürlich ein moderner Begriff, aber ich denke, ja, das ist ja alles sehr rückblickend. Ja. Also Menschen, oder vielleicht kennt ihr das aus der Feudalzeit, wenn ihr im Geschichtsunterricht aufgepasst habt, dass die menschliche Zivilisation in drei Stände aufgeteilt ist. Und das ist eine sehr unverrückbare Ordnung. Also ihr müsst euch vorstellen, in einer Zeit zu leben, in der euch nicht gesagt wird, ihr könnt theoretisch, wenn ihr wollt, Bundeskanzler werden oder Bundeskanzlerin, sondern eine rigide, durchhierarchisierte Gesellschaft. Wir können da mal ganz schnell aufzählen. Der erste Stand war eher die Priesterkaste, die das Gebet zu Gott richten können, quasi euer Sprachrohr zu Gott, der ganz oben steht in der kosmologischen Ordnung. Das zweite hat man die Aristokratie, die Waffen tragen darf. Und das dritte haben wir so die Allgemeinen, die Gemeinen. Und das ist eine Ordnung, die sich in sehr, sehr vielen Regionen der Welt wiederfindet, auch im Zusammenhang eben mit dieser Sesshaftwerdung der Menschen. Also das ist halt nicht unbedingt nur eurozentrisch gedacht. Das sind wirklich Formen und Weltverständnisse, die sich weltweit finden. Und das ist ein wichtiger Punkt. Ein anderer wichtiger Punkt ist, dass die Menschen sehr ländlich orientiert sind. Wir leben in einer durchhierarchisierten Gesellschaft, die sich primär eben in Dörfern oder in Ackerbausiedlungen oder ja eben in Farmen wirklich über Jahrtausende auf einmal zuträgt, wo auch das unmittelbare Verhältnis zu deinen Mitmenschen sehr, sehr viel zwar direkter ist, aber wo auch die hierarchisierten Linien klar abgesteckt sind. Ich habe mal ein Buch gelesen, es ging sogar um die unmittelbare Zeit vor der amerikanischen Revolution. Und da wurde geschildert, wie du auf instinktiv wusstest, wie du zu reagieren hast, wenn ein Mensch von einem bestimmten Stand an dich herangetreten ist oder an dir vorbeigelaufen ist im Dorf. Das sind Formen, die hast du wirklich immanent, die hast du verinnerlicht. Und das, wie gesagt, im größeren Rahmen einer göttlich gegebenen Ordnung. Das ist die, ich habe irgendwie nachgeguckt, ob es dafür einen deutschen Ausdruck gibt, die Great Chain of Being. Kennt ihr das? Oder? Es gibt keinen deutschen Wikipedia-Artikel dazu, deswegen glaube ich mal, dass es auch keinen deutschen Begriff dafür gibt. Kann ich schon. Ja? Das ist die große Kette des Seins. Die große Kette, nennt man das auch so? Das gibt es schon. Ah ja, okay, wieder was gelernt. Die große Kette des Seins, das ist eben grob. Also ich fühle das so zumindest. Okay. Ich behaupte, dass das jetzt. Also ich habe das nicht irgendwie jetzt gesichert, aber ich würde das so übersetzen. Das gibt es auch, also die Vorstellung, bei Leibniz etwa. Okay. Ja, gut zu wissen. die geht natürlich, die große Kette des Seins, hast du das genannt, geht natürlich noch hinaus über dieses Ständesystem. Es gibt dann noch einen bestimmten Rang für Engel und dann Gott natürlich ganz oben. Also ist die Frage, welches Verständnis von Ich kannst du entfalten in so einer Zeit? Welche Identitätsformen können vorherrschen in einer Gesellschaft, die eben auf einer so rigide, durch hierarchisierten Gesellschaftsform besteht? Zum einen und zum anderen auch in einer anderen Weise einfach sehr viel anders ist als das, was wir heute kennen. Die Menschen waren vor allem Landarbeiter, Farmer, Bauern. Das heißt, du hast ein unmittelbares Verhältnis zu dem Ertrag, den du erwirtschaftest, den du erarbeitest. Natürlich beruhen sehr viele Gemeinden auf Subsistenz, aber eben auch auf Abgaben an Herren, da lohnt es sich wirklich nicht zu gendern. Ich weiß nicht, welche Gesellschaften das anders hervorgebracht haben. Die ägyptische hat ja irgendwie auch eine besondere Rolle für die altägyptische hat ja eine besondere Rolle für Frauen, aber ansonsten wirklich. Die jüdische. Also da gab es Form des Matriarchats, aber. Aber man hat so quasi seine Abgaben an den sowieso so festgelegten Herren. Und das ist auch wieder so ein Faden, der sich, wie wir es hier versuchen grafisch darzustellen, hindurchzieht in der Menschheitsgeschichte. Und die Frage ist, was ab dem ungefähr dem, eigentlich würde ich sogar sagen, 15. Jahrhundert, spätestens Ende 15, also frühestens Ende 15. Jahrhundert und in den Jahrhunderten fortfolgend passiert, dass sich das aufzuweichen beginnt. Dass auf einmal gänzlich neue Philosophieverständnisse, Religionsverständnisse auftreten, Wissenschaftsverständnisse, das sind alles quasi, man redet dann ja von der wissenschaftlichen Revolution, später im 19. Jahrhundert, das wirst du ja noch erwähnen, die industrielle Revolution, man hat eine Revolution in der Kultur, Kunst ist auf einmal nicht mehr etwas, was der Kirchenherr in Auftrag gibt, sondern was du vielleicht aus einer individuellen Kreativität heraus selbst hervorbringen möchtest. Und in der materialistischen Geschichtsschreibung, das ist ja hier eine Einführung auch quasi in die marxistische Geschichtsphilosophie, wird gesagt, dass es natürlich Geschichte einfach nicht, wie es noch zuvor verstanden wurde, eine Geschichte von großen Männern, die von großen Männern, also von Königen gemacht wird, sondern dass da auch durchaus materielle Prinzipien vorherrschen müssen. Und ein wichtiger, es gibt verschiedene Eckpunkte, ich meine, das müssten wir jetzt nicht alles zu intensiv aufschlüsseln, aber einer der tatsächlich bedeutenden Eckpunkte für die moderne Geschichte ist die Entdeckung, in Anführungsstrichen, Amerikas, die quasi die Möglichkeit hin zu einem Weltmarkt eröffnet. Eine später dann im 17. Jahrhundert und fortfolgend hat man ja dieses Dreieck zwischen Europa, dieses Handelsdreieck zwischen Europa, den Nordamerika und Afrika, was ziemlich schlecht dabei wegkommt. Das hängt zusammen mit dem Aufkommen einer Klasse, die sich wirklich frühestens im Spätmittelalter herauszuformen beginnt, nämlich die der Bourgeoisie. Das habt ihr vielleicht kaum gesehen. Aber vielleicht, um sich mal vor Augen zu führen, was heißt denn eigentlich Bourgeoisie? Ist euch das irgendwie bekannt, die Etymologie? Ja, das sind halt Leute, die halt bestimmte Produktionsgüter, Fabriken besitzen. Das ist so die soziologische Beschreibung, aber das Wort, wo das Wort herkommt. Also, ihr kennt sicherlich in vielen europäischen Städten die Burgen. Das sind die Burgbewohner, das sind die im Prinzip die Bewohner der Städte, die innerhalb der Stadtmauern leben und als Händler agieren und Handwerker und gelernte Arbeiter und so weiter. Das sind alle so Gemeine. Sie sind Teil des dritten Standes. Und das heißt, wenn du versuchen willst, mit dieser Produktionsform natürlich auch, aber auch mit diesem Rechtsverständnis und so weiter, eine Rolle in der Gesellschaft zu spielen, heißt das wahrscheinlich, dass du diese rigide Gesellschaftsform durchbrechen musst quasi. Und das ist eben etwas, was sich in die Identität, ins Denken der Menschen einzubrennen beginnt mit den Jahrhunderten. Wir haben hier auf dem Handout das Urban, also die Urbanisierung, die Verstädterung der Menschheit, die ja maßgeblich erst wirklich im 20. Jahrhundert ihren Höhepunkt erreicht hat. Bis davor lebte der Großteil der Menschen immer noch auf dem Land. Heutzutage sind es natürlich auch nicht unbedingt Städte per se, in denen die meisten Menschen leben, sondern Slums, was natürlich auch sehr viel aussagt über den Status quo. Aber es gibt eben auch dieses Verständnis, dass man ein schaffender Mensch wird, dass man eben nicht verdammt ist, in dieser göttlichen Ordnung irgendwie fortzuexistieren. Das sind die beiden Begriffe Homo faber, Homo economicus, den kennt ihr vielleicht auch. Sagen euch die beiden Begriffe was? Homo faber, also hatte ich in der Schule nie gehabt. Also der schaffende Mensch, der werktätige Mensch. Der Homo economicus ist immer noch ein beliebtes Bild in den Wirtschaftswissenschaften. Der Mensch, der zu wirtschaften versteht eben, rational zu wirtschaften versteht. Aber wie gesagt, das durchbricht natürlich die klassischen Vorstellungen, wie dieser großen Kette des Seins. Ich musste da noch an ein Gedicht denken, an eine Hymne, die Church of England immer auch den Kindern teilweise noch bis in die 60er und 70er Jahre des letzten Jahrhunderts noch beigebracht hat, was irgendwie schön veranschaulicht, diese Weltordnung, dann auch auf Englisch. The rich man in his castle, the poor man at his gate, God made them high and lowly and ordered their estate. Also, wie gesagt, das ist auch eine von Gott gegebene Ordnung, die diese moderne bürgerliche Klasse auf einmal zu durchbrechen beginnt und die sich dann maßgeblich, wie Jan das gleich noch ein bisschen erörtern wird, in diesen verschiedensten Formen der Revolution und so weiter, politischer Natur, aber auch eben rechtlicher und so weiter und wissenschaftlicher Natur ausdrückt, die quasi etwas hervorbringt, das uns natürlich sehr am Herzen liegt. Ich meine, aber bevor ich übergebe, ist einer der wichtigsten Punkte, dass eines der zentralsten Verständnisse, das sich ändert über die Menschen, das Selbstverständnis ist, dass wir nicht mehr Bauern sind, beziehungsweise sind natürlich noch viele Menschen, aber dass die primäre Produktionsweise und die primäre Art, wie man Reichtum hervorbringt und sich aneignet, die der Arbeit ist. Menschen werden auf einmal Arbeiter und Arbeiterinnen und sind nicht unbedingt mehr einfach nur Leute, die ihren kompletten Lebenserhalt organisieren, ihre komplette Subsistenz selbst bewirtschaften und dann halt diese notwendigen Abgaben haben, sondern maßgeblich Adam Smith beschreibt das in Wohlstand der Nation, einem großartigen Buch bürgerlicher politischer Ökonomie, über das auch in der aktuellen Ausgabe des Platypus Review noch geschrieben wird, falls euch das interessiert. Alle Ausgaben auch online oder da hinten einzusehen. Und Smith erklärt eben, dass in Abgrenzung zu zu diesen rigiden Herrschaftsstrukturen, sagt er, dass dass der Wert nicht einfach auftritt oder der Wert eines Gutes einfach auftritt oder im Prinzip von oben herab gegeben wird, sondern aus menschlicher Arbeit heraus entsteht. Und das hat ein fundamental radikal demokratisches Prinzip, wenn er darüber nachdenkt. Denn es heißt, dass es ist natürlich eine Theorie der Stadt oder das auch einer kleinen Stadt, wir können denken jetzt natürlich nicht an Metropolen, aber einer Stadt, in der eben nicht mehr jeder einfach komplett seinen gesamten Lebensunterhalt erwirtschaften kann und produzieren kann, sondern in einer sozialen Arbeitsteilung natürlich, das vorherrscht. Das heißt, die Produkte unserer Arbeit werden quantifizierbar und austauschbar. Damit treten wir auf einmal in ein radikal neues Verhältnis zueinander als Menschen. Und ein in der ideellen Rechtsvorstellung, zumindest auch egalitären. Deswegen sind die frühen Revolutionäre, die uns interessieren, die französischen Revolutionäre, sind ja bürgerliche Revolutionäre. Es ist eine Revolte des dritten Standes. Der dritte Stand, der damals noch alles umfasst. Bürger und Arbeiter. Weil es, wie gesagt, eben drüber nur die Aristokraten und die Kirche gibt. Und zu den Revolutionen, die quasi in der Folge ausbrechen und auch den philosophischen Verständnissen, wollte noch Jan etwas sagen. Beziehungsweise, wenn es noch Fragen gibt, soweit, weil wir sind ja im Prinzip 10.000 vor unserer Zeit bis, würde ich sagen, 1750 angelangt. Wenn es bei diesem Schnellüberblick noch etwas irgendwie verloren ist, was euch auf dem Herzen liegt oder unklar ist. Ja? Nein? Also ich meine, wir werden, ich werde jetzt auch gleich nochmal ein wenig springen natürlich, weil für das bürgerliche Verständnis, was im Aufkommen ist, das sich natürlich durch Arbeit dann in gewisser Weise ideologisch damit auseinandersetzt und darin erkennt, dass wir nicht nur unser Lebensunterhalt oder so mit Arbeit verdienen können und unsere unmittelbaren Güter mit Arbeit schaffen können, sondern diese Entdeckung geht ja viel weiter. Die geht dann wirklich damit, dass Arbeit das konstituierende Maß von allen Dingen ist, die auf der Welt geschaffen werden, geht so weit, dass das bürgerliche Zeitalter letztendlich die Geschichte entdeckt. Und wir überhaupt uns überhaupt dazu gebracht hat, dass wir jetzt gewissermaßen post festum die Geschichte betrachten können als eine Geschichte, die von Menschen gemacht wurde und die von Menschen veränderlich ist. Und deswegen ist es ja auch so ein revolutionärer Denker, wie du schon gesagt hast, Adam Smith. Und deswegen hat ihn Marx in der Weise auch gegen seine schlechten Epigonen später dann verteidigt, in gewisser Hinsicht. Und ich würde ganz gerne eine Sache einwenden. Also ja, einfach und zwar nicht sicher. So ganz brutal, sondern einfach ein bisschen im Gedächtnis behalten. Weil eine Sache ist irgendwie ein ganz großes Problem, wenn man so ein Geschichtsmodell entwickelt. Das ist eigentlich das, was man so als antike Geschichte bezeichnen könnte. Nämlich in der antiken Geschichte, also nehmen wir mal die Entwicklung vom Orient bis hin zu Rom. Mhm. Da hat man schon verschiedene Elemente, die jetzt hier alle begrifflich auch schon eine Rolle spielen. Also ich sage nur mal ein paar Stichworte. Wir haben schon sowas wie Handel und wir haben auch sowas wie, ich nenne es mal Handelsbürgertum. Mhm. Oder zumindest haben wir eine Klasse von Händlern, die auftreten, die dann tatsächlich erstmal wieder geschichtlich auch verschwinden. Aber im Auge behalten muss man das, weil das auch mit zwei ganz anderen wichtigen Dingen verbunden ist. Nämlich wir haben tatsächlich durch das Auftreten des Christentums als Ideologie zum ersten Mal auch das, also nicht, vielleicht nicht zum ersten Mal, aber zumindest für uns nachvollziehbar, das Aufkommen eines egalitären Diskurses, ja, der auch eine ganz wichtige Rolle spielt für alles, was nachher in der Philosophie, in der Ideologie, egal wie man das jetzt mal wertet, dann passiert. Das ist ein wichtiger Punkt. Und das Dritte ist natürlich, wir haben auch Vorstellungen von Freiheit, von städtischem Leben, von Kultur, die Gregor jetzt entwickelt hat, die haben wir da alle zumindest schon in so einer kleinen Nussschale. Das würde ich einfach nur im Gedächtnis behalten wollen. Ja, okay. Ich glaube, darüber hättest du jetzt auch sowieso geredet, weil ich sage nur zwei Sätze schnell, dann gebe ich auch wieder an Jan ab. Das ist auch ein Blick, der sehr populär wird, eben in der sogenannten, als nicht wirtschaftswissenschaftlichen Neoklassik, sondern in der Romantik, unter den frühen Revolutionären, der Blick zurück auf die Freiheit der Alten, wie Benjamin Constant das benennt. Aber er grenzt das ab zur Freiheit der Modernen. Dass der Horizont der traditionellen Gesellschaft, was wir im Prinzip beschrieben haben, würden wir eine traditionelle Gesellschaft nennen. Dass die bürgerliche Gesellschaft einen radikalen Schnitt im Selbstverständnis der Menschen bedeutet. Dass also quasi auch die Antike zur traditionellen Gesellschaft gehört, aber natürlich auch unter sehr vielen Philosophen der Blick dahin zu dieser Periode, die du beschrieben hast, sehr populär wird. Aber eben auch mit eben sehr wichtigen Wendungen, die einen radikal anderen Charakter bedeuten. Ja. Also gerade beispielsweise Benjamin Constant beschäftigt sich ja mit dem Thema und auch die Französische Revolution zitiert das alte Rom, wie man so schön sagt. Und was das eigentlich bedeutet, oder besser gesagt, was das bei Benjamin Constant bedeutet, ist, dass die Freiheit des Altertums, wie du das beschrieben hast, natürlich in so aufkommenden Diskursen und Ähnlichkeiten besteht. Aber der grundlegende Unterschied ist, dass man es hier mit einer direkten Herrschaft von Klassen über Klassen zu tun hat. Beispielsweise das Athener Bürgertum wäre niemals vorstellbar in diesem Kontext, dass es einen Diskurs über Freiheit gäbe, wenn das Athener Bürgertum nicht im Hintergrund eine Sklavenwirtschaft hätte. Und gleichzeitig ist das Wegbrechen dieser Sklavenwirtschaft auch genau der Faktor, der die enorme Vernichtung von Produktivkräften dann zu Beginn des Mittelalters einleitet und die Zivilisation gewissermaßen 1000 Jahre zurückwirft. Und die Zivilisation einfach für 1000 Jahre im Grunde auf einen Ausgangspunkt fast zurückwirft. Und was Constant was Constant uns eigentlich zeigt im Rückblick auf die Antike, ist, dass die bestimmte Freiheit der Antike darin bestand, eine Identität zu haben als Mitglied einer bestimmten Klasse, in die man hineingeboren wurde. Und diese Identität ist nicht das Individuum, sondern die Klassenidentität. Also eines Athener Bürgers beispielsweise. Und Aristoteles beschreibt das ganz populär, und das steht auch hier auf unserem Handout, als Zoon Politikon, der politische Mensch, der gesellschaftliche Mensch, der Mensch, der teilhat am Souverän seiner Klasse, am Souverän der Gemeinschaft, die sie darstellt. Was natürlich Diskurse von Gleichheit einschließt, aber die befinden sich immer im Rahmen dieser Klasse. Was auch gleichzeitig heißt, dass so ein Anspruch oder was wir als libertär oder freiheitlich oder so weiter bezeichnen würden, wie die Proklamation von Spartacus oder von Athenern Bürgern, ich bin ein Athener oder sowas, dass sich das immer in begrenzten Rahmen abgespielt hat. Und was dort eigentlich proklamiert wird oder welche Freiheit eigentlich realisiert werden will in diesem Zusammenhang, ist weiterhin die Herrschaft von Klassen über Klassen. Und es ist nicht der Sprung, der dann später vom Bürgertum wirklich gewagt wird. Weil hier haben wir es mit einem Diskurs über Freiheit zu tun, der die ganze Gesellschaft einbegreift. Der die ganze Gesellschaft, die arbeitsfähig ist, zum potenziellen revolutionären Subjekt macht. Das als Gattung die Revolution machen kann. Und das sind die Versuche der radikalen bürgerlichen Philosophie. Und deswegen spielt dann auch die Aufklärung so eine wichtige Rolle. Weil die Idee von, nicht nur von Adam Smith, sondern auch von Kant, von Hegel, von Rousseau und ähnlichen Leuten, ist ja eigentlich, dass Freiheit in der Geschichte im Moment am Werden ist. Dadurch, dass jeder durch seine Arbeit Geschichte macht und sein Leben verändert, nicht nur sich als Individuum notwendig verändern muss, sondern auch die Gesellschaft reziprok verändert. Und dass gewissermaßen die Gesellschaft als Ganze freier wird, je freier seine Teile sind. Und das ist ja die populärste Schrift der Aufklärung. So, was ist Aufklärung bei Kant? Da geht es darum, welchen Beitrag die Mündigkeit der Individuen zur Mündigkeit des Ganzen oder zur Freiheit des Ganzen leisten. In einer Form, wie es in der Antike nicht denkbar wäre. Vielleicht können wir auch ganz kurz noch mal eine Arbeitsdefinition von Freiheit in den Raum werfen. Rousseau redet ja von einer quasi im Menschen immanent verhafteten, in einem Drang zur Perfektibilität. Der Mensch kann sich verbessern. Der Mensch kann nicht nur sich verbessern, er kann heutzutage kann er sogar den Planeten verändern. Hegel greift später das Konzept auf und redet von einem Trieb zur Perfektibilität. Und das sind alles am Individuum festgemachte Verständnisse. Das Individuum hat diesen Perfektibilitätsdrang. Nicht die Gemeinschaft. Das ist es, weswegen so Denker wie Constant und Hegel klar sagen, dass die Freiheit, die Idee der Freiheit zumindest, die wir jetzt zu denken beginnen, in der traditionellen Gesellschaft nie vorgeherrscht hat. Ja. Und gleichzeitig ist es ja auch diese Epoche der Aufklärung, die uns überhaupt zu der Frage geleitet, wie kommt es dazu, dass der Mensch überhaupt aus diesem Naturzustand austritt? Und die populärste philosophische Auseinandersetzung ist damit die von Rousseau, der sagt, dass es im Menschen gewissermaßen zwei Triebe gibt. Den einen Trieb, seinem Egoismus nur nachzugehen, und der andere Trieb, gewissermaßen diese Ungeselligkeit, dem ein Gegenstück zu liefern, in Gemeinschaften zu gehen. Und das ist auch der Punkt, also man darf Rousseau und solche Denker wirklich nicht als Primitivisten oder sowas verschreien, die uns sagen, wir müssen zurück zum Naturzustand. Sondern was diese Leute eigentlich aufzeigen wollen, ist, dass Freiheit nur in Gesellschaft realisiert werden kann. Weil nur Gesellschaft uns die Freiheit von Lebensnot liefern kann. Und uns die Freiheit von den unmittelbaren Bedürfnissen, Zwängen und so weiter der Gesellschaft abnehmen kann. Und deswegen ist das Ganze eher als Projektion zu sehen und gleichzeitig als Frage dahin, wenn wir in einem unfreien Zustand leben, wie beispielsweise also in der Zeit, wo Rousseau lebt, ist die bürgerliche Gesellschaft ja noch nicht in der Form realisiert. Und deswegen stellt er sich die Frage, okay, wenn wir in einem unfreien Zustand leben, aber als Freie aus dem Naturzustand ausgetreten sind, wie sind wir dann hierher gekommen? Wie kommt das Ganze überhaupt? Und nach den Revolutionen, nach dem englischen Bürgerkrieg, der großen Revolution in England, dann der amerikanischen Revolution und der französischen Revolution, stehen wir gewissermaßen vor einer Ausgangslage, dass Freiheit dem Namen nach stattgefunden hat, aber Freiheit nicht wirklich realisiert ist. Und das ist die Ausgangslage gewissermaßen für die Linke, die als Projekt eben genau jene gesellschaftliche Bewegung realisiert, die diese Bewegung immer weiter treibt und die immer weiter auf Freiheit hin arbeiten will. Und es zeigt sich in der Französischen Revolution schon dieser Gegensatz, dass auf der einen Seite der dritte Stand sich als revolutionäre Klasse konstituiert und gleichzeitig auseinanderfällt. In der Französischen Revolution ist das Ganze noch nicht so klar, wie es später dann explizit beispielsweise in 1848 dann wird, wo Marx dann relevant wird. In der Französischen Revolution hängt sich das Ganze im Prinzip am Eigentum auf. Weil zu dieser Vorstellung, dass Arbeit Freiheit realisieren kann, gehört notwendigerweise, dass Arbeit Eigentum schafft. Und dass man dann mit Arbeit und Eigentum gewissermaßen jedes Individuum in der Gesellschaft seine Freiheit realisieren kann und die Gesellschaft als solche. Das entsprach aber nicht der gesellschaftlichen Realität, weil nicht jeder Eigentum hatte. Und deswegen hat sich in der Französischen Revolution schon ein Gegensatz angebahnt zwischen Besitzbürgertum, Bourgeoisie und den niederen Klassen, was dann letztendlich zum Abbruch oder zum Scheitern der Revolution geführt hat und zum Putsch Napoleons mithilfe des Bürgertums. Das heißt, und was dann entscheidendermaßen eigentlich nach der Französischen Revolution bis 1848 passiert, ist, dass die bürgerliche Klasse mit ihrem Bestreben, die ganze Gattung zu emanzipieren, immer mehr in den Widerspruch seiner Klassenlage gerät. Und zwar gerät sie in diesen Widerspruch, weil ein neues Prinzip auftaucht. Und zwar Kapital. Gregor hat das schon angefangen zu erläutern, dass eigentlich die vergangenen Epochen, Geschichtsepochen und vor allem die vergangenen Herrschaften, Klassenherrschaften darauf basiert haben, dass die Produktionsweise stetig war. Und die Aufrechterhaltung einer Klassenherrschaft daran gebunden war, dass die Produktionsweise besteht. Die bürgerliche Klasse wirft diese Produktionsordnung um und unterwirft alles dem Wert, der sich durch die minimal notwendige Arbeitszeit konstituiert. Und damit taucht ein Prinzip auf, dass die gesamte Gesellschaft unterworfen ist. Genau dieses Prinzip sorgt auf der einen Seite dafür, dass die Frage der Freiheit auf die ganze Gesellschaft ausgedehnt wird, aber gleichzeitig auch so etwas, wie Marx würde das nennen, unfreie Freiheit existiert, weil ein gesellschaftlicher Zwang dazu besteht, dass sich jeder gewissermaßen nicht frei durch Arbeit realisiert, sondern man ist genötigt, seine Arbeitskraft zu verkaufen, weil es das Einzige ist, was man hat, zumindest für einen Großteil der Bevölkerung. Und ihr habt, also es klang ja schon vorhin an, sicher auch schon von dem Gegensatz gehört, der dann populär wird mit den Proletariern und der Bourgeoisie. Die Bourgeoisie als Besitzerin der Produktionsmittel, also die einzigen, die relevantes Eigentum haben, mit denen man Gesellschaft und Natur bearbeiten kann, während die Proletarier bloß ihre eigene Arbeitskraft haben. Zwar nicht mehr wie die Leibeigenen und die Sklaven davor selbst Produktionsmittel waren, also auf diese gewisse Art und Weise frei waren, aber beständig dieser Zwang war, aus dem Elend herauszukommen oder zu sterben. Und was ich gerade gesagt habe, auch da, also der Begriff Proletariat taucht als Begriff dann eben in Folgezeit dieser frühen Industrialisierungsformen auf. Das heißt, es beginnt natürlich erst mit dem Manufakturwesen, bevor die großen Fabriken auftauchen. Aber wie gesagt, das waren beides Bestandteile des dritten Standes. Der dritte Stand zerfällt quasi in Folgezeit von 1848 in diese sich bekriegende Fraktion. Wenn ihr einfach schaut einfach mal in die Nachrichten heute, das ist natürlich ein marxistisches Verständnis, zu sagen, der dritte Stand ist zerfallen, dass wir in einer klassenkämpferischen Gesellschaft leben. Das wird in den Nachrichten niemand sagen, weil wir alle ja wirklich, du kannst dich hocharbeiten hin in den Posten des Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank, wenn du willst. Und wenn du dich dem nur widmest. Und hier interveniert Marx quasi das erste Mal. Hier tritt er auf und sagt, hier stimmt etwas nicht mit eurem egalitären Rechtsverständnis. Ja, wollen wir soweit erstmal fragen? Gibt es Fragen oder wollen wir? Nein? Sorry. Sonst, wenn du noch was sagen willst, dann. Ja, also, wie gesagt, ihr könnt echt immer jederzeit fragen. Also, was wir gerade beschrieben haben, ist ein Versuch, die Linke, die politische Linke, eher als Symptom zu verstehen. Etwas, das quasi in die Welt gebracht wird und sich nicht aktiv durch per Willensakt mit hehren Idealen in die Welt setzt. Das, ich meine, die Genese des Begriffes Linke kennt ihr vielleicht, ne? Französische Nationalversammlung. Es gibt Gruppen mit bestimmten radikaldemokratischen Interessen, die vom Blick des Parlamentspräsidenten links sitzen. Das hat sich ja bis heute erhalten. Das ist natürlich mit dem Begriff gemeint, aber mit den Vorstellungen von Sozialismus und so weiter, die fußen alle auf der Grundlage bürgerlicher, radikal-bürgerlicher Rechtsverständnisse und philosophischer Verständnisse. Der Marxismus ist ein Produkt des bürgerlichen Radikalismus. Deswegen findet ihr im Kommunistischen Manifest zum Beispiel lange Passagen, in denen Marx und Engels erst einmal nur hervorheben, was für einen radikalen, weltumstürzenden Charakter die Bourgeoisie eigentlich als Klasse hatte. Ich habe ja diese traditionelle Gesellschaft geschildert und innerhalb weniger Jahrhunderte zerbersten die das. Und also könnte man das also so verstehen, dass die Linken oder die Sozialisten quasi als Aktion und Reaktion, so die Reaktion von den also quasi zur Reaktion zu den Aktionen von den Rechten sich herausgebildet hat? Oder also sollte man vielleicht zwischen Aktion und Reaktion unterscheiden? Meinst du zum Beispiel, dass quasi dass Reaktion die, im Sinne... Ja, sorry. Dass die Linken einfach die Reaktion dagegen... Als Reaktion auf die Bourgeoisie. Genau. Die Linken sind natürlich sind die Rechten die Reaktionären, das sind die, die reagieren auf die Vordringen in die Demokratie. Also, dass man von links und rechts redet, ist natürlich nur dieses Ergebnis der Sitzordnung. Oder es gibt eigentlich noch oben und unten, was auch ein interessantes Bild ist. Die ganz radikalen Kräfte saßen in den obersten Logen. Was du schilderst, ist vielleicht eher übertragbar, weil wir machen nochmal eine Trennung zwischen Linke und Arbeiterbewegung. Die Arbeiterbewegung ist vielleicht quasi als Reaktion auf das Elend aufgetreten. Du wirst hier zwar mit dem Versprechen in die Welt gesetzt, auf der gleichen Ebene wie alle anderen zu stehen, durch dein Eigentum, also deine Arbeit, dich quasi auf dieses eine gleiche Level mit anderen zu bringen. Aber was passiert, wenn du in die Arbeitslosigkeit gestürzt wirst? Wenn irgendwelche Wirtschaftskrisen, von denen jeder sagt, die sind über unsere Kontrolle hinaus, wenn die auftreten, ist im Prinzip das einzige Prinzip, das dich überhaupt am Leben erhalten kann, aus der Welt gesetzt. Und deswswegen gibt es zum ersten Mal diesen massiven Pauperismus, Menschen, die in Armut gestürzt werden. Und ich denke, die Arbeiterbewegung als solche, die dann ja ein wichtiger Eckpunkt wird für den Sozialismus, ist quasi durchaus als Reaktion zur industriellen Revolution entstanden. Kann man sagen, dass jetzt dieses Problem, was wir jetzt damals hatten mit dem Medium Arbeit, dass man das auch heute überlagern kann mit dem, mit dem Medium Bildung, weil heute ist es ja auch so, früher hat man ja gesagt, es haben alle die gleichen Chancen, obwohl es eigentlich nicht so war. Heute sagt man das ja auch, es haben eigentlich bildungsmäßig gesehen alle die gleichen Chancen, aber man sieht halt aufgrund von ungleichen Sozialisierungen und ungleichen Startverhältnissen ab der Grundschule oder ab dem Kindergarten schon, manche sprechen zu Hause kein Deutsch, andere besser, und dass wir so eine Problemverlagerung von damals heute nicht mehr im Bereich der Arbeit haben, sondern eher im Bereich der Bildung, was damals noch völlig unrelevant war. Ja. Ich glaube, Marx würde, deswegen ist Marx so relevant für die Linke auch und für die Arbeiterbewegung, alles was zu der Zeit. Natürlich zu der Zeit und was danach kommt, dass genau diese Phänomene, dass die bürgerliche Gesellschaft eben sieht, dass in der Geschichte ein Prinzip am Werden ist, was potenziell zur Freiheit hinzeigt. Sich aber selbst im Verlauf falsifiziert, weil es sich eigentlich herausstellt, dass Kapital ein gesellschaftliches Prinzip ist, was universelle Unfreiheit bedeutet. Was bedeutet, dass sich alle ausbeuten lassen müssen im Gesamtprozess, alle arbeiten müssen, einfach nur zum Zweck der Produktion. Und alle auch einfach nur lernen müssen zum Zweck der Produktion, um das so zu machen. Und man kann sagen, dass die Linke auf der einen Seite natürlich ein bürgerliches Produkt ist, als revolutionäre Kraft gegen den Feudalismus. Als die Kraft, die alles Ständische verdampfen will. Und sie hebt ja auch die Stände auf. Aber was eigentlich dann im Verlauf der industriellen Revolution immer weiter auftaucht, ist, dass es Massenarbeitslosigkeit gibt. Dass dieses Prinzip, dass jeder durch Arbeit frei werden kann, korrumpiert ist. Und dass es nicht nur einfach korrumpiert ist aus falschem Handeln der Bourgeoisie oder so, sondern die Bourgeoisie selbst eigentlich im Verlauf, obwohl sie beispielsweise in Deutschland die Feudalmächte noch überhaupt nicht geschlagen hat, gleichzeitig schon gegen das Proletariat kämpft. Gleichzeitig schon für den Halt ihres Besitzes kämpft. Und das ist die Rechte. Das ist auch die Rechte, die quasi dann auftaucht, auch erst, wenn man so will, in der Französischen Revolution, zum Erhalt des Bestehenden. Also ich meine, diese Kategorien von links und rechts sind Kategorien, die auftauchen in der Französischen Revolution. Ja. Die Linke ist die Freiheit realisieren will und die sieht, dass die Eigentumsordnung und die Gesellschaftsordnung, die Produktionsordnung ein Hindernis zur Realisierung der Freiheit ist. Und deswegen diese Produktionsordnung aufheben will. Das ist ein Produkt der Französischen Revolution. Und auf der anderen Seite die Rechte, die als Reaktion auf dieses Bestreben, was ja in der Französischen Revolution schon besteht, also in der Französischen Revolution gab es massive Bestrebungen, Eigentum zu kollektivieren, soziale Not zu lindern und so weiter, worauf dann das Besitzbürgertum reagiert hat, obwohl sie eigentlich auch gegen die Feudalherren gekämpft haben, haben sie dann eine zweite Front aufgemacht, das heißt, nämlich gegen das Proletariat. Das heißt, man ist flexibel, was das Politikverständnis angeht. Links und rechts zu sein ist immer relativ, es ist relativ zu etwas. Das Bürgertum ist, wie wir geschildert haben, die revolutionäre Klasse. Die treten auf diesen links. Die sitzen links in der Ordnung. Die sitzen links gegen diejenigen, die rechts sitzen, sind noch die Monarchie zurück wollen. Aber die Bürgerlichen bewegen sich dann immer weiter nach rechts, in dem Moment, wo auf einmal die einfachen Stadtarbeiter in Paris aufbegehren und auch soziale Rechte einfordern, die aber wiederum das antasten, was das Wirtschaften der Bourgeoisie wahrscheinlich ein bisschen einschränken könnte oder massiv einschränken könnte. Aber ich wollte noch ganz schnell was zur Bildung sagen. Darf ich auch? Ja. Ich wollte auch zur Bildung. Ja. Ich glaube, es ist vor allen Dingen, was du sagst, ich denke, was du zur Bildung gesagt hast, würde ich sagen, das stimmt auf jeden Fall. Aber ich denke, es führt zurück auf das Problem der Arbeit, weil eben in diesem ursprünglichen bürgerlichen Denken Bildung eigentlich etwas war, was den Menschen dazu befähigen sollte, eben dieses Gute, dieses Streben in der Gemeinschaft zur Freiheit hin zu vollführen. Und es mittlerweile aber eben nur noch ein Mittel ist, dass die Leute eine Ausbildung bekommen, damit sie dann möglichst auf dem Arbeitsmarkt sich verdingen können, also ihren Lebensunterhalt verdienen können. Dass also Bildung von etwas, was den ganzen Menschen eben als Persönlichkeit ausbilden sollte, dazu gegangen ist, dass es rein nur noch ein Hilfsmittel dazu wird, dass der Mensch sich in der Lohnarbeit irgendwie erhalten kann in diesem System. Dass es also durchaus so ist, dass dieses Bildungsproblem gerade in unseren westlichen Gesellschaften das ist, was das Arbeitsproblem ist, was Marx anspricht, aber es nicht ersetzt hat, sondern es moderiert quasi heutzutage. Willst du noch was dazu sagen? Also ich meine, wann tritt der Gedanke der universalen Bildung auf oder der Allgemeinbildung, der Schulpflicht in der Folgezeit der industriellen Revolution? Weil auch der Arbeitsprozess sehr viel komplizierter wird. Diese groben Maschinen der frühen industriellen Revolution und im Prinzip die Geschichtsschreibung der industriellen Revolution ist eine Geschichtsschreibung von Arbeit von Frauen und Kindern. Deswegen hat man, was so kulturelle Vorstellungen geht, so diese Reaktion, dass auf einmal der Mann verrückt wird. Deswegen Frauen und Kinder. Es war die Vorstellung, dass die mit ihren kleinen Händen leichter zwischen die ganzen Bestandteile der Maschinen hindurchkommen. Und ab dem Moment, wo das alles weitaus komplizierter wird, realisiert man das, und das war auch immer eine demokratische Forderung, wir wollen eine Schulpflicht, wir wollen eine kostenlose Bildung und so weiter. Aber das ist etwas, das tief verwurzelt ist mit dem Aufkommen dieser Produktionsform im 19. Jahrhundert. Ja. Ich hoffe, das beantwortet das irgendwie. Ich habe noch eine andere Sache. Wir haben jetzt die ganze Zeit von Freiheit und von Arbeit geredet. Da fällt mir halt diese Parole aus dem Dritten Reich ein: Arbeit macht frei. Haben die sich irgendwie, also das Dritte Reich, haben die sich irgendwie darauf besinnt? Also, das ist, glaube ich, so ein ähnlicher Punkt. Also, ich meine, im Verlauf der Geschichte wird dieses Prinzip ja immer falscher, wenn man so will. Es wird immer korrumpierter, es wird immer ideologischer gebraucht. Auch das, was du über Bildung gesagt hast, wird immer repressiver. Genutzt eigentlich, um nur noch den Produktionsprozess im Gang zu halten. Und das ist genau das, was eigentlich im Verlauf der Geschichte passiert. Und deswegen kann man auch nicht Denker, Kant und so weiter und Rousseau, radikale bürgerliche Denker, einfach nur als reaktionär verstreiten oder bürgerlich verschreien, sondern es war zu ihrem Zeitpunkt aus durchaus optimistisch und durchaus richtig und angebracht, genau diese Dinge zu fordern. Aber im Verlauf der Geschichte hat sich gezeigt, dass es eben nicht so ist. Und genau deswegen definiert oder fasst Marx ja wirklich das Bewusstsein der Kommunisten oder das Bewusstsein der Marxisten nicht einfach nur soziologisch, sondern in der Form des Proletariats. In der Bedeutung des Anliegens dieser Klasse, was sie an die Geschichte herantritt. Also Marx erfasst sie in der Bedeutung des Proletariats. Also Marx hat ja die Arbeiterbewegung nicht erfunden. Die gab es davor. Und das war ein gewissermaßen aus dem Verlauf der Geschichte, dadurch, dass das Bürgertum reaktionär geworden ist, dadurch, dass das Bürgertum eben genau die Verwirklichung von Freiheit für alle verhindert hat, ist dementsprechend diese Bewegung entstanden. die darüber hinausgewiesen hat und die gezeigt hat, dass wir das Produktionsverhältnis, den Sozialismus realisieren müssen, dadurch, dass wir das Produktionsverhältnis aufheben. Und Marx hat darauf verwiesen, auf diese Arbeiterbewegung, und hat ihr eigentlich versucht, ihr historisches Bewusstsein zu geben. Nicht einfach nur diesen unbewussten Ausdruck. Weil was Gregor schon gesagt hatte, ist ja, dass die Arbeiterbewegung eigentlich in gewissermaßen eine Reaktion ist. Darauf, dass ihr soziales, also dass ihre soziale Ungleichheit und ihr Elend eben nicht dazu führt, dass sie Freiheit hat, sondern eher dazu, dass sie verhungert. Und das Projekt der Linken ist in dem Moment eigentlich, dass soziale Besserung deswegen realisiert werden muss, weil Freiheit realisieren wird. Ich denke, wir sollten diese Zeitleiste so weit denken, ein zentraler Bruch, der stattfindet, in dieser Zeitleiste wäre das Jahr 1917. Nicht nur als und 1918 und 1919, also die russische Revolution, die Revolution, es gab eine in Ungarn und eine proletarische, sozialistische und in Deutschland. In den meisten Fällen werden sie natürlich niedergeschossen. Was du geschildert hast, stimmt. Die Nationalsozialisten bezeichnen sich als Nationalsozialisten. Die speisen auch sehr viele ihrer Fußtruppen, auch wenn es zuerst eine großbürgerliche Bewegung ist, in Italien und so weiter, speisen sie ihre Ideologie ja auch aus der Arbeiterbewegung. Es ist die Frage, also was sie jetzt gemacht haben mit dieser Frage, ist quasi ins 20. Jahrhundert zu springen. Weil was in der Zwischenzeit passiert ist, ist, dass dieses Projekt der Freiheit, das wir zu schildern versucht haben, gescheitert ist. Wir leben, das ist so die Idee von Platypus, wir versuchen dieses Scheitern, diese Katastrophen, die sich jetzt 100 Jahre lang aufgetürmt haben, aufzuarbeiten, ein kritisches Bewusstsein zu führen. Und den Nationalsozialismus in diesem Kontext würde ich verstehen als Konterrevolution. Sie reagieren auf das andere Lager. Insofern stimmt es natürlich auf eine verquere Weise, was so die Extremismus-Theoretiker sagen, wenn sie sagen, diese Lager beziehen sich aufeinander. Das stimmt ja tatsächlich auf verquere Weise. Was sie dabei weglassen, ist, dass die Mitte sehr wohl Interesse am Faschismus hat. Aber wie gesagt, es ist ein Widerstreit. Und in dem Moment, wo die Linke realisiert, dass sie 1917 fortfolgend die Weltrevolution nicht geschafft hat, kommt eine Reaktion auf dem reaktionären Denken, dass das Leid aus der großen Depression eben in weiters anderen Kontexten erklärt. Und ein letzter Punkt, die Freiheit, die die Arbeit bringen soll, ist natürlich eine Freiheit der Sklavenarbeit, die du am liebsten 24 Stunden am Tag im Lager verrichten solltest, wohingegen der Sozialismus schon immer klar gesagt hat, am liebsten eine 30-Stunden-Woche oder was auch immer. Gregor, das geht mir jetzt ein bisschen arg schnell. Also jetzt habe ich wirklich noch mal zwei Fragen, und auch an euch beide, auch ganz grundsätzlicher Art. Also erstens würde ich mal anknüpfen an das, was ich vorhin gesagt habe, behaupten, einfach als Provokation. Du hast völlig recht, wenn du sagst, das, was in der Antike als Freiheit gedacht wird, ist gebunden an eine Sklavengesellschaft. Aber ich würde dagegen sagen, das, was die Bourgeoisie als Freiheit denkt, und zwar Rousseau, Kant, eingeschlossen. Ja? Das ist nur möglich aufgrund einer sozusagen abstrakter gefassten Sklavengesellschaft, nämlich auf einer Klassenherrschaft, die das Bürgertum eben ausübt. Und deswegen ist dieser Begriff zwar weiter zu fassen, er ist globalisierter, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, als das, was die Antike gemacht hat. Aber als Begriff ist er genauso fragwürdig. Das ist die erste Bemerkung. Welcher Begriff jetzt? Der Begriff der Freiheit. Mhm. Und die zweite Bemerkung ist die, weil du das jetzt auch gleich so einen großen Sprung gemacht hast. Auf einmal sagst du dann, ja, dieser ganze Diskurs der Freiheit, der ist ja auch gescheitert. Ja. Und das ist ja auch euer Ansatz, den ihr theoretisch habt. Dass ihr sagt, ja, wir stehen ja eigentlich vor einem Trümmerhaufen. Aber dann meine Frage sozusagen, warum braucht ihr jetzt diese erlösende Erzählung von der großen Freiheit, die Bourgeoisie praktisch, wie du das selbst mal vorhin gesagt hast, nicht als Wollen, sondern als Selbstverständlichkeit an die Linke sozusagen vererbt hat. Also ich sag dir ganz ehrlich, oder ich sag euch ganz ehrlich, der Begriff von Freiheit, ja, der ist für mich wirklich ein Begriff, der hat was mit Liberalismus zu tun, darüber kann man denken, was man will, aber das ist für mich kein Kernbegriff linken Denkens. Und das darf er auch nicht werden. Nicht mehr. Also, um vielleicht anzusetzen bei Rousseau und Kant, weil ich glaube, sicherlich ist der Begriff, den Rousseau und Kant von Freiheit prägen, im Vollzug der Geschichte mit Klassenherrschaft zu identifizieren. Aber was doch entscheidend ist bei Rousseau und Kant, ist, dass sie eine bestimmte Notwendigkeit aufzeigen, was getan werden muss, damit Freiheit realisiert werden kann. Und man muss wirklich sehen, dass der Widerspruch von Kapital und Lohnarbeit zu der Zeit nicht so offenbar war. Und dass die Idee davon, dass jeder durch Eigentum Freiheit realisieren kann, durchaus greifbar war. Das ist ja auch, also ich meine, man muss auch den Eigentumsbegriff in dieser Hinsicht sehen, dass Eigentum bedeutet Eigentum an Produktionsmitteln. Was für eine Gesellschaft, die sich aus Städtern zusammensetzt, die alle ihr eigenes Handwerk beherrscht haben, ja durchaus seine Plausibilität hat. Und genau auf diese Zweck-Mittel-Relation wollen wir, glaube ich, aufmerksam machen. Und dass genau das eben in der Linken verloren gegangen ist. Weil soziale Ungerechtigkeit zu beseitigen, ist kein Selbstzweck an sich, sondern es ist Mittel, um Freiheit zu realisieren. Und deswegen interagiert Marx und zeigt eigentlich die Bewegung, die die Geschichte schon eingenommen hat, mit dem Proletariat, mit der Existenz des Proletariats auf. Und Marx will ja nicht einfach nur mit dem Klassenkampf und mit dem Sieg des Proletariats eine neue Klassenherrschaft perpetuieren, sondern Klassenherrschaft soll aufhören. Und Freiheit soll realisiert werden. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Ja, das ist die Entdeckung im Prinzip, die Linke, die wir wirklich als Symptom der Geschichte erläutert haben, quasi in die Welt getragen hat. Bei Smith, was du ja völlig richtig sagst, sind ja liberale Grundsätze, ist ja auch die Klassenherrschaft von Bourgeoisie und Proletariat oder in ähnlichen Formen etwas auch Befreiendes. Und natürlich erkennt vor allem in der Folgezeit, die industriellen Revolution, die politische Linke, dass sich Freiheit, was wir definiert haben als, wie gesagt, als Drang zur Perfektibilität. Man kann sich als Individuum vervollständigen, man kann sich und seine Welt neu schaffen. Im Kontext einer rigiden Klassenherrschaft, die die Bourgeoisie natürlich an die Stelle anderer Klassenherrschaften setzt, das lässt sich natürlich nicht vervollständigen. Und selbstverständlich haben sich Linke auch auf Freiheit bezogen. Liberté, Egalité, Fraternité war ein wichtiges Prinzip, es war ein demokratisches Prinzip. Marx hat lobende Worte für die Demokratie, die ihm eine wichtige Grundlage wird für das politische Fortkommen. Oder auch um das nochmal am Beispiel der Rechten plastisch zu machen, mit den Phänomenen der Verelendung, der Massenarmut, der Massenarbeitslosigkeit muss die Rechte auch umgehen. Die Rechte schreit auch für mehr Brot. Die Rechte schreit auch dafür, dass genau diese Phänomene beseitigt werden. Das ist nicht der Unterschied von der Rechten und der Linken, sondern der Unterschied ist, dass die Linke Freiheit realisieren will, Herrschaft beenden will. Das ist wirklich Blödsinn, auch historisch. Warum denn? Warum denn? Ja, weil man gerade heute sieht, dass die Leute, die Freiheit ja, im Extremsten fordern, ja, dass die fordern das nicht, weil sie eine linke sozialistische Gesellschaft ja. wollen. Natürlich nicht, aber der Punkt war doch, glaube ich, gerade, dass eben die Freiheit, wie sie nicht umgesetzt wurde, zur Unfreiheit umschlägt und immer noch der Begriff der Freiheit im Namen geführt wird, aber diese Freiheit eben gerade nicht das ist, was sie sein sollte. Und natürlich ist es so, dass dieser Begriff benutzt wird und für, ich meine, in der freien Marktwirtschaft ist der Begriff natürlich auch drin, aber in der freien, also in der Assoziation freier Produzenten ist es genauso drin, den Marx benutzt. Und es ist auch eine, wie gesagt, was Jan eben erwähnt hat, die Freiheit von Klassenherrschaft. Ist das nicht auch eine Freiheit? Also den Begriff kann man da ja nicht rausstreichen. Und eine Freiheit von Unterdrückung. Aber wir müssen ja zwei Sachen im Blick behalten. Erstens haben wir historisch noch kein positives Beispiel für eine Freiheit von Klassenherrschaft bisher erlebt. Das würde ich mal sagen, ist doch, darauf müssten wir uns eigentlich einigen. Ja, auf jeden Fall. Was ja nicht unbedingt heißt, dass wir uns damit abfinden sollen. Das würde ich überhaupt nicht sagen wollen. Aber ich würde mich auch positiv an Gregor anschließen. Ich bin durchaus dafür, dass man sagt, Freiheit gleich als Brüderlichkeit. Aber dann muss man das eben auch in einem Satz sagen und auch als das formulieren, was es ist, nämlich ein Schritt, man könnte es mal hegelisch sagen, von Thesis, Antithesis und Synthesis. Ja. Also das muss man eben in einem großen Zusammenhang sehen. Auch wenn ihr sagt, die Perfektion, die der Einzelne leistet, die ist nur möglich, wenn er sich sozusagen als gesellschaftliches Wesen organisiert. Das ist ein zentraler Begriff bei Marx. Ja. Aber dann ist das ein weit über den Freiheitsbegriff hinausgehendes Denkbild. Und wenn wir das wieder auf Freiheit nur reduzieren, erleiden wir einen ganz schlimmen Schiffbruch. Auch schon, und zwar nicht jetzt praktisch, das vielleicht so und so, aber da erleiden wir schon theoretisch Schiffbruch. Ich glaube, würdest du noch was sagen, Herr Schmidt? Nein. Also, ich meine, das ist ja der Grund, warum die Politikform bei Marx dann den proletarisch-sozialistischen Charakter einnimmt. Nicht, weil Marx sieht, dass das Proletariat Freiheit fordert und er auch Freiheit will, sondern weil er sieht, dass die Forderungen für soziale Gerechtigkeit und soziale Besserung genau darauf verweisen. Und der Punkt ist doch, dass Klassengesellschaft mit dem Eintritt des Kapitals sich grundlegend verändert. Es ist nicht mehr eine unmittelbare Herrschaft der einen Klasse über die anderen, sondern es ist auch und vermittelt dadurch universelle Unfreiheit. Davon, dass niemand mehr Natur und Gesellschaft wirklich gestalten kann, sondern das Kapital als Prinzip durch und durch waltet und alle unsere Beziehungen in dieser Hinsicht formt. Und die Aufhebung oder der Klassenkampf des Proletariats zeigt ja genau darauf hin. Ich denke, ich verstehe auch den Dissens gerade nicht, um ehrlich zu sein. Also war dein Punkt, dass die Beschreibung, dass die Wurzeln des Marxismus im Liberalismus liegen oder im bürgerlichen Radikalismus falsch? Weil das ist halt philosophiegeschichtlich durchaus so. Wenn du in die Doktorarbeit von Marx blickst, 1841, sagt er, dass die einzige Hoffnung der Menschheit in der liberalen Partei liegt. Engels, der Marxismus, also ja, die Arbeiterbewegung Marx ist das Erbe der klassisch-bürgerlichen Philosophie. Widerlegt und auch hat deutlich dagegen Stellung genommen. Aber er hat das nicht einfach, es ist nicht einfach der gleiche Mensch in der gleichen historischen Situation. Also die liberale Bourgeoisie schießt 1848 im Juni die Arbeiter auf den Barrikaden nieder. Das ist für einen Menschen, der sagt, die liberale Partei ist die einzige, die quasi die Freiheit bringen kann, natürlich ein Trauma. Und natürlich änderst du dein Denken in dieser Hinsicht. Aber nicht, weil du erkannt hast, 1841 lagen meine Kategorien falsch. Nein, die Geschichte hat sich verändert. Aber jetzt. Ich wollte sagen, ein Mensch entwickelt sich. In dieser Zeit sagt er, dass der Liberalismus ist revolutionär. Und da selbst sagt und später sich revidiert. Sagt, nein, das ist nicht so. In dieser Zeit, ein bestimmter Zeitpunkt ist revolutionär, aber der später, der Situation ist, ändert sich. Ja, aber ich denke, was wir Verständnis ist. Wenn ich benannt haben, bitte, ich kann mich da wiederholen gerne. Das eine ist, es gibt keinen Automatismus von linksradikalen Denken in den Marxismus hinein. Diesen Weg, ja. Den kann man historisch zwar bei vielen Menschen nachvollziehen, übrigens auch in der entgegengesetzten Richtung, aber das ist kein Automatismus, auf den man sich einfach verlassen kann. Ja. Was mit Automatismus? Ja, dass man sagen kann, ja, aus diesen linken bürgerlichen Positionen entwickelt sich automatisch dann so etwas wie die marxistische Ideologie. Ja. Und das ist natürlich nicht automatisch in Brüchen, in Katastrophen, in einer ewigen geschichtlichen Spirale, wie Lenin das an einer Stelle nennt. Aber vorhin hast du mal gesagt, es ist kein subjektives Wollen, sondern es ist sozusagen etwas, was uns gegeben ist, was ein Faktum ist. Ich denke mal, dass die Arbeiterbewegung ein Symptom ist der industriellen Revolution. Also ich glaube, Arbeiterbewegung manchmal ist auch der Wächter. Genau. Arbeiterbewegung, das hilft uns nicht weiter. Aber das gleiche Problem. Immer Voltaire, immer Revolutionär, wegen dem Kampf der Freiheit, das ist nicht immer Realität. Ich denke, das ist auch gegen sich selbst. Die Idee von Platypus in unserer politischen Arbeit ist auch nachzuvollziehen, was sich primär in den letzten 100 Jahren ereignet hat im Verständnis der Linken. Und ich denke, es ist natürlich kein Zufall, dass wir haben jetzt sehr viel mit dem F-Wort umhergeschmissen, Aber es ist, natürlich haben wir ein komisches, merkwürdiges Gefühl dazu. Wohingegen Freiheit hatte auch wirklich sehr konkrete Annahmen. Du hast in den 1840er Jahren Arbeiter, die von freier Liebe träumen und so weiter. Wohingegen es kein Zufall ist, dass die politische Rechte, dass die Neoliberalen, die auch eigentlich eine Pervertierung liberaler Prinzipien betreiben, auf einmal Manifeste schreiben wie Freiheit und Kapitalismus, wie Milton Friedman das macht. Ich denke, wir haben hier etwas Maßgebliches verloren. Freiheit ist tatsächlich eher ein Projekt, das sich selbstverständlich auch überwinden sollte. Der Sozialismus hat auch erstmal sehr konkrete Maßnahmen, die überhaupt die Grundlage schaffen sollen für die freie Entwicklung. Dass die freie Entwicklung des Einzelnen die Grundlage wird für die freie Entwicklung aller. Und bevor wir uns dann in irgendwelche Bildkonstrukte begeben, was eine wirklich ganz freie utopische Gesellschaft ist, das ist ja nochmal was anderes. Das ist ja, liegt weit über unserem historischen Horizont. So wie die traditionelle Gesellschaft eigentlich über unserem Horizont liegt. Wir können sie nur rückwirkend aufbauen. Wir können sie aber von unserem eigenen Denken nicht erleben, nicht nachvollziehen. Ich finde aber, dass dein Punkt natürlich insofern eine Sache sehr, sehr wichtig hat. Also wir haben diese Emphase lag ja jetzt sehr auf Freiheit. Ich glaube, die wird aber hauptsächlich gemacht, weil die Platypus-These ist, dass die Freiheit aus der Linken entschwunden ist. Aber Platypus legt ja auch einen großen Wert auf Adorno. Und Adorno sagt in einem Radiogespräch mit Ernst Bloch über die Utopie, dass sich keine ideale Gesellschaft auf ein Wort bringen ließe. Weder Gerechtigkeit noch Freiheit. Sondern, dass es die Dinge zusammen sein müssten. Ich glaube aber auch, dass das wirklich weniger die Intention war, dass Jan oder Gregor jetzt sagen wollten, so, das ist das Einzige, was es sein muss, sondern dass vielleicht auch gerade bei der Frage dieser Arbeiterbewegung ist Freiheit nicht nur über Gerechtigkeit realisierbar. Also ist nicht eine ungerechte Welt eine Welt, in der alle unfrei sein müssen, in einem gewissen Sinne. Und das ist vielleicht eher eben hier, wie du es gesagt hast, ein Punkt wäre, die Antithese gegen eine These stark zu machen, um eine Synthese herbeizuführen, weil dieser Begriff der Freiheit eben von niemandem mehr in Wort geführt wird, außer von den Leuten, die sich für die Unfreiheit, nämlich für den Status, in dem wir jetzt sind, diese Rechte, die negiert, was sein könnte, weil nur noch diese Leute die Freiheit im Mund führen. Also eine gewisse Form von Intervention vielleicht. Gibt es noch andere Einwände? Die sich noch nicht so viel beteiligt haben? Du guckst auch so skeptisch. Ich denke, es ist der Punkt, dass wir im Prinzip, dass es wirkt, als würden wir politische Akteure, die im Prinzip eigentlich Sozialismus und Kommunismus bekämpfen, historisch auch irgendwie verteidigen würden? Ist das irgendwie so der Nebengeschmack? Bei mir nicht. Also, dann hängst du dich tatsächlich an der Vokabel auf, Freiheit. Nee, das ist eine Frage, in was für einen Traditionszusammenhang man sich stellt. Okay. Und das sind auch gewisse, also mir fallen gewisse Sachen auf. Also das sind fast rhetorische Effekte, würde ich sagen. Also mir fällt auf, dass ihr eigentlich ja auf die Geschichte der Linke einen sehr nüchternen, ich würde fast sagen, einen sehr radikalen Blick habt, der eigentlich wenig Hoffnung lässt und dann aber voller Hoffnung wieder auf. Es ist jetzt etwas sehr polemisch formuliert, so auf Heilsgeschichten dann aus der liberalen Kiste dann positiv reagiert. Das macht mich skeptisch. Also nicht, weil mir der Mechanismus so ganz fremd ist, das ist schon ganz klar. Ja, das ist menschlich, aber ich will euch ja auch nicht persönlich angreifen. Nee, aber die skeptisch, also das verstehe ich auf jeden Fall, den Einwand. Politische Debatten können ruhig auch hitziger sein. Ich wollte auch klassifizieren, das ist nicht Gegner, wir wollen zusammen was anderes sagen, wenn man kritisch macht, ich pass auf, wenn du das und das erzählst, da muss man anderer Seite. Hier fühlt sich jemand angegriffen und herausgefunden. Und es gibt aber zum Beispiel Kommune Paris, wenn man sieht, wenn man das ganz genau sieht, viele Leute da auch gearbeitet haben, als Linke, als Radikale, aber gleichzeitig mit Soldaten zusammengearbeitet haben. Und das ist nicht so, wenn jetzt immer Bourgeoisie oder Kapital etwas Freiheit, aber der Freiheit ist nicht für die Freiheit von Menschen, sondern Freiheit von mehr als Ausbeutung. Ja, natürlich. Und das dies muss man auch berücksichtigen. Warum die Bourgeoisie beispielsweise hier so Lernen fordert? Der fordert nicht wegen dem, so ein Mensch muss lernen, so sich leben, so seine Lebens selbst organisieren. Das ist die Rhetorik. Lernen, bessere Produktion, besser Ausbeutung, weil der Produktion wieder, das hast du gesagt, Produktion wieder ist kompliziert worden. Ja, das ist halt das Problem, glaube ich, generell an dieser Frage, wie erreicht man Freiheit oder was ist Freiheit? Das Problem ist halt immer dieser Eigennutz, der einfach in uns Menschen von Natur aus drinsteckt, genauso wie dieses von Natur aus dieses gesellige Zusammenleben. Das sind einfach zwei Sachen, die sind einerseits irgendwie wie Feuer und Wasser, aber andererseits ergänzen sie sich halt auch. Und gerade bei den Linken, bei der Bourgeoisie haben wir es ja gesehen, zuerst haben sie gegen die Rechte, also gegen den Feudalismus gekämpft, aber auch einfach nur, weil sie sich in ihren, aus egoistischen Gründen, weil sie sich einfach selbst von ihnen eingeschränkt gefühlt haben und dann, als sie ihre Ziele erreicht haben und dann plötzlich von den Arbeitern, also denen, die noch einen Stufe niedriger waren, irgendwie bedroht gefühlt haben, dann war das aber auch nur, weil sie halt gedacht haben, ja, die wollen mich weiter einschränken, die wollen meinen Gewinn, wollen die schmälern, wenn die plötzlich mehr Lohn fordern oder bessere Arbeitszeiten oder sowas. Das ist halt immer so auch die Geschichte der Linken geschildert, immer aus so einem gewissen Eigennutz heraus. Und wie gesagt, wenn man halt immer Freiheit fordert für sich, dann schränkt man natürlich den anderen, den Nachbarn, immer weiter ein. Und dann fordert er auch immer. Deswegen ist es bei Marx, der fordert, also wenn ich Marx richtig verstanden habe, der fordert, oder er meint, dass es irgendwann mal dazu kommt, dass alle frei sind. Und das ist halt, für mich ist es einfach utopisch, deshalb, weil das ist immer so ein Wechselspiel von Freiheit des einen mit der Freiheit des anderen. Und es ist mal mehr und mal weniger. Und so, und das ist einfach, dadurch hält sich unsere Geschichte des Menschen einfach immer weiter am Laufen. Und vielleicht wird es so sein, dass im Moment zum Beispiel bildungsferne Schichten sind im Moment weiter unten. Vielleicht wird es irgendwann durch deren Aufbegehren so sein, dass sie sich weiter nach oben kämpfen, aber andere werden dann wiederum gegen sie opponieren. Und es geht dann immer so weit, es ist immer so ein Auf und Ab. Das ist einfach das, was ich auch an Marx so kritisiere, dass er einfach so sagt, es gibt irgendwann so einen Endpunkt, wo alle frei sind. Oder weil er sagt, dass ja diese kommunistische Gesellschaft so ideal ist, aber in dieser kommunistischen Gesellschaft ist es ja so, dass quasi alle miteinander was teilen, alle in einer Gemeinschaft leben. Aber es funktioniert halt so in der Realität nicht so richtig, weil es halt immer so ein Geben und Nehmen ist. Muss man organisieren, dann dorthin geht. Bitte? Das ist Utopie, man muss organisieren, wie es dorthin geht, funktioniert. Der Weg ist. Ja, es ist halt immer so ein Ideal, dass man also, dass immer ganz oben ist und man versucht es immer zu erreichen, man wird es nie erreichen, aber. Zur Ergänzung, vielleicht funktioniert das in so einer kleinen Gesellschaft, aber in so größeren Gesellschaften oder Geografien sehe ich das auch eher utopisch. Es ist zwar, die Absicht ist gut, Theorie, mit der Theorie hat man was Gutes gemeint oder vorgestellt, aber nur in familiären, also in größeren Geografien ist es vielleicht nicht so möglich. Vielleicht kann ich eure Kommentare verbinden, eben auch mit den Einwürfen. Das ist auch ein Punkt, wir haben den erwähnt, Benjamin Constant, auch ein liberaler Denker, der versucht, die Freiheit der Alten, also der Antike, die du vorhin geschildert hast, abzugrenzen von den modernen Freiheitsverständnissen. Ein wichtiger Punkt von Constant ist, dass er sagt, die Weltbevölkerung hat auf einmal so intensiv zugenommen. Dass die Frage ist, kann man sich überhaupt in so einer kleinen Polis, in so einer kleinen Städteversammlung noch irgendwie auf etwas einigen? Für Constant ist das neue, vermittelnde Prinzip der Handel, der Welthandel. Und und ich denke, dass insofern ist das Narrativ, das wir gestrickt haben und auf das wir uns beziehen, doch sehr nützlich. Weil bei dir klang ein bisschen mit und ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass Geschichte unveränderbar ist, dass der Mensch im Prinzip bestimmte psychologische Prinzipien hat. Was unveränderbar ist, einfach dieses Auf und Ab, dieses Aufbegehren des einen schränkt den anderen ein, also, der dadurch einfach dieses Wechselspiel, diese Wechselwirkung von... Also für dich, okay, das heißt, dein Problem liegt bei dem Konzept der Aufhebung aller Klassen. Genau, einfach okay, was verstehe. Marx ja im Endeffekt fordert, durch das Erreichen der kommunistischen Gesellschaft. Womit er ja dann sagt, dass dadurch Freiheit für alle geschaffen wird. Aber das ist ja kein Endpunkt, sondern für Marx endet ja da an diesem Punkt genau die Vorgeschichte und beginnt die wirkliche Geschichte. Marx sagt ja, dass wir eigentlich in der Vorgeschichte leben, in der Geschichte von Klassenkämpfen und dass eigentlich in der freien Assoziation der Individuen erst Geschichte wirklich gemacht wird, weil wir frei aushandeln, was wir machen wollen und wohin es gehen soll. Und welches Projekt wir anpacken können, weil wir bewusst Geschichte machen können und uns bewusst darüber verständigen können, was wir heute nicht machen können. Und zu deinem Punkt vielleicht noch, dass man also diese Freiheit irgendwie nur im Kleinen oder so realisieren kann. Marx' Punkt ist ja genau das Gegenteil. Dass er sagt, wenn überhaupt wir Freiheit realisieren können, dann können wir weltweit Freiheit realisieren. Dann können wir weltweit durch die Diktatur des Proletariats eben diesen Übergang schaffen, dass wir Klassengesellschaft aufheben. Weil wenn wir im Kleinen verharren, dann beschränken wir uns eigentlich. Marx reagiert auch gegen die sozialistischen Kommunen seiner Zeit, die Bewegungen hin auf irgendwelchen Landkommunen, wieder back to the roots, sich selber die Finger schmutzig machen. Für Marx ist das eigentlich, er hat auch lobende Worte für den Freihandel, weil das für ihn bestimmte bornierte Schranken wie Nationaldenken und so weiter, Chauvinismus, ich denke nur an meine nationale Arbeiterklasse, das bricht das alles nieder für ihn. Und genau, was du beschrieben hast, auf diesem weltweiten Level ist für ihn auch die soziale Arbeitsteilung. Das heißt, dass du weitaus weniger Stunden in die Reproduktion der gesamten Zivilisation investieren musst. Ein befreiendes Moment. Es hat etwas, ja, Heilsbringendes, wie du das beschrieben hast, Thomas. Es ist etwas Erlösendes für die Menschheit. Und gleichzeitig, also zum utopischen Charakter vielleicht, also Marx erfindet ja nicht einfach nur irgendwelche Ideen und sagt, ja, mit dem System können wir es schaffen und wenn wir das Produktionsverhältnis aufheben, dann funktioniert das, sondern was Marx ja macht, ist, dass er im Sinne radikal bürgerlicher Philosophie Geschichte entdeckt und eigentlich entdeckt, welche Möglichkeiten sich durch die wirklichen Bewegungen, die in seiner Zeit vonstatten gehen, bieten. Namentlich durch das Proletariat, das eben genau diese Vergesellschaftung der Produktionsmittel begehrt und auf die er rekurriert. Und was Marx uns eigentlich zeigen will, ist, dass, ich meine, und das ist der große Unterschied zwischen der Freiheit der Alten und heute, also damals zu einem Politikum, ein gesellschaftliches Wesen, und in der bürgerlichen Gesellschaft hingegen sind wir eine Monade. Und uns tritt dieser ganze Zwang und dieses ganze Fremde der Gesellschaft eigentlich als unveränderlich gegenüber. Das ist ja genau die Anschauungsform, die Marx versuchen will, den Leuten klarzumachen, dass sie in den Verhältnissen liegt und dass diese Verhältnisse veränderbar sind. Aber nur von innen heraus. Durch Klasse. Ich glaube, was auch ganz wichtig ist, was du gerade gesagt hast, was hier, glaube ich, auch mit durchklingen sollte, ist eben nicht, dass die bürgerliche Gesellschaft eine Idealgesellschaft wäre, weil sie eben zu Arbeit macht frei geführt hat, weil sie in unserer heutigen Zeit zu einer Atombombe geführt hat. Sie ist nicht das Ideal, aber sie weist auf etwas hin, auf etwas eben, und auch das finde ich gut, dass ihr das gesagt habt mit dem, das ist doch ein Ideal und das ist eine Utopie, das ist es absolut. Aber wenn man Menschen vor 1500 Jahren gesagt hätte, dass Menschen von Kontinent zu Kontinent leben können, dass sie kleinste Teilchen aufspalten können und damit gigantische Mengen an Energie erzeugen können, die Maschinen bauen, die Leute wussten nicht mal, was eine Maschine ist. Und dass diese Utopie natürlich unglaublich weit weg wirkt, dass es im Moment so wirkt, als könnte sie nicht erreicht werden, dass aber irgendetwas in dieser bürgerlichen Idee darauf hinweist, dass man in der gesamten Gesellschaft so etwas wie Freiheit realisieren könnte, dass es diese Gesellschaft nie gegeben hat. Und dass die Versuche ihrer Verwirklichung ganz, ganz, ganz furchtbar gescheitert sind. Aber dass man immer noch erkennen kann, dieser Gedanke ist da. Und weil es eben nur Menschen sind, die menschliche Geschichte machen, deshalb könnten sie auch irgendwann eine andere Geschichte machen, eine Geschichte der Freiheit. Für alle, hier gibt es hinten noch Mineralwasser und Wein gegen Spende, die von Thomas bereitgestellt wurden. Das sind auch für alle. Gibt auch eventuell, wenn das jemand will, auch ein Fläschchen Bier. Gäbe auch noch gekühlten Weißwein. Oha. So ein Luxus. Wenn den jemand trinken will. Also, ich denke, vielleicht um das auch ein bisschen abschließend zu machen, wo wir maßgeblich geendet haben, ist da, wo im Prinzip Platypus eigentlich anfängt oder wo die Linke anfängt. Das heißt, die Konflikte, die ihr ja eigentlich völlig zu Recht, auf die ihr völlig zu Recht hinweist, die Widersprüche, die massiven Regressionen oder die Tatsache, dass wenn du an Freiheit denkst, an die FDP denkst, sicherlich auf nochmal historisch anderen Grundlagen fußen. Der Punkt war, dass sich mit der Geschichte und mit der die Geschichte treibenden Prinzipien sich auch unsere Vorstellung von der Welt ändert. Für Marx gibt es kein Zurück mehr vor die bürgerliche Zeit. Es gibt nur noch ein darüber hinaus. Der Sozialismus soll eben für ihn nicht sein, dieses Zurück zu irgendwelchen ländlichen Kommunen. Wir machen uns alle die Hände schmutzig, sondern wir nutzen das, was uns der Kapitalismus zur Verfügung gestellt hat. Und wir nutzen das, um ihn abzuschaffen.